NDR 3. In der nächsten halben Stunde soll ein Blick auf den Philosophen Arthur Schopenhauer geworfen werden, der sich nicht so sehr auf die großen philosophischen Hauptwerke richtet, sondern auf einen Aspekt, der nur zu gern in den philosophischen Debatten um Schopenhauer unterschlagen wird. Es ist der Blick auf Schopenhauers polemische Anmerkungen und Überlegungen zu Rolle und Geschlecht der Frauen. Schopenhauer selbst war Zeit seines Lebens Junggeselle, hatte ein geradezu bösartiges Verhältnis zu seiner Mutter und ein eher herablassend gönnerhaftes zu seiner Schwester. Im Zuge der jüngsten Diskussion um Frauenemanzipation und Feminismus sind Schopenhauers durchaus polemische Äußerungen über die Frauen besonders heftig attackiert worden. Gilt dieser Philosoph sozusagen als der Klassiker der Weiberfeindlichkeit. In der nun folgenden Sendung Weiberphilosophie oder Ein ganz Schlauer war Herr Schopenhauer überprüft Friederike Hassauer die Argumente der Feministinnen, aber auch den Stellenwert von Schopenhauers frauenfeindlichen Bemerkungen im Denken dieses Philosophen und in der Zeit, in der er lebte. Schopenhauer wurde 1788 geboren und starb 1860. Ein ganz Schlauer war Herr Schopenhauer, aber auf die Dauer war er viel zu hoch für mies. Was er dachte und mit Köpfchen machte, ist, was man mit viel Verdruss in der Schule lernen muss. Doch am meisten die Zeiten haben sich geändert, seit die Herren Texter und Komponisten 1969 Dorte diesen Schwachsinn trällern ließen. Was nützen alle Philosophen, wenn man sie nicht begreift und auf die Schule pfeift? Man lernt ja doch nur, was man will. Beim Abitur gab's Katastrophen, mein armer Kopf war leer, ich wusste gar nichts mehr. Heute gibt es noch ganz andere Gründe, warum man den Philosophen nicht begreift, warum einem das alles zu viel wird. Die Weiber sind kindisch, läppisch und kurzsichtig. Mit einem Worte, zeitlebens große Kinder. Eine Art Mittelstufe zwischen dem Kinde und dem Manne, als welcher der eigentliche Mensch ist. Diesen Schopenhauer serviert der bundesrepublikanische Feminismus. Hier das erste große Standardwerk. Marie-Louise Janssen-Jureits Buch Sexismus von 1976. Neben Nietzsche ist Schopenhauer heute zum klassischen Frauenfeind avanciert. Lesen muss man ihn kaum mehr. Zitatverschnitte genügen zur Erinnerung an seine diversen Abartigkeiten. Aber sollte das schon alles gewesen sein? Schopenhauers Philosophie ist mehr als die Verirrungen seiner Weiberphilosophie, rufen die Freunde des großen Denkers. Die Frauen- und Männerbewegten lesen ihn freilich anders. Was aber lesen seine verschiedenen Leser eigentlich nicht? Werkkassetten, der Nachlass im Schuber, Einzelausgaben, der ganze Schopenhauer ist auf dem Markt. Nicht in wissenschaftlichen Spezialeditionen, sondern für ein breites Publikum, das eifrig zugreift. Arthur Schopenhauer schreibt gut genug, um amüsant zu bleiben, polemisch genug, um heute noch Ärger zu erregen. Er ist gerade weit genug weg, um kurios zu werden und noch so nah, dass man wieder Lust bekommt, ihn sich neu vorzunehmen. Lyrische Ergüsse. Auch die größten Weiberfeinde haben einmal klein angefangen. Arthur S. begann seine Karriere unschuldsvoll und konventionell im Kostüm des jugendlichen Naiven. Als Debüt für das Rollenfach Misogyn war das nicht gerade vielversprechend. Ich von Helden und Minne sank. Schöne Frauen mir nickten Dank. Aber mein allerschönstes Glück lag, Coradille, in deinem Blick. Bange Zeilen wie von Dünsten schwer, von Wolken schwarz, sah düster drein der ganze Harz. Lassen wenig später jedoch ahnen, dass jung Arthur Schlimmes widerfahren sein muss, und aus war es mit dem Minnesang. Wo seid ihr Herren, ihr Damen, geblieben? Wo ist das Schloss behende zerstieben? Die Zeit der Sonette ist vorbei. Der Dichter Arthur legte die lyrischen Rosengewinde aus der Hand und wurde seriös. Die Chose mit den Damen und Herren interessierte ihn aber nach wie vor. Weniger aus der Liebhaberperspektive, systematisch diesmal, philosophisch. Metaphysik der Geschlechtsliebe, über die Weiber, Aphorismen zur Lebensweisheit. Das philosophische System. Ein ganz schlauer war Herr Schopenhauer. Drei Abhandlungen, in denen es um den Menschen geht. Um seine Vernunft und seine Unvernunft, um sein Leiden in der Welt durch seinen Willen, um die einzige Hoffnung, die er hat in dieser Welt des Jammers. Erkenntnis in der Kunst und Erkenntnis durch den Intellekt. Um den Menschen geht es. Aber Mann und Frau kommen höchst unterschiedlich weg bei Vernunft, Erkenntnis, Kunst und Intellekt. Der Mensch? Der eigentliche Mensch. Das ist der Mann. Und die Frau? Eine Art Mittelstufe zwischen dem Kinde und dem Manne. Oder auch eine Art Mittelstufe zwischen dem Menschen und dem Tier. Drei Abhandlungen. Metaphysik der Geschlechtsliebe, über die Weiber und Aphorismen zur Lebensweisheit. Keine Ausrutscher, keine zufälligen Entgleisungen eines sonst großen Mannes, sondern Substanz. Substanz der Kultur und der Tradition des Denkens, in der Schopenhauer steht. Substanz seiner Philosophie, Substanz seiner Biografie. Die Metaphysik der Geschlechtsliebe gehört zusammen mit den Gedanken über das Leben der Gattung und die Erblichkeit der Eigenschaften in das große Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung. Die Aphorismen zur Lebensweisheit und über die Weiber hat Schopenhauer in den Zusammenhang seiner vielleicht noch berühmteren Parerga und Paralipomena gestellt. Eine Sammlung systematisch geordneter Gedanken, die mit pointierten Nachträgen die Welt als Wille und Vorstellung erläutern. Der Mensch, der ganz im Zentrum dieser Philosophie steht, ist ausgesprochen oder unausgesprochen nur der Mann. Die Frau, Weiber fallen unter eine Sonderregelung. Den richtigen Gesichtspunkt für den Wert der Weiber? Den einzig richtigen. Eristische Dialektik ist die Kunst zu disputieren, und zwar so zu disputieren, dass man Recht behält. Also mit Recht wie mit Unrecht. Eristische Dialektik. Das giftige Nachschlagewerk 38 logischer Kunstgriffe zum Recht behalten in allen Lebenslagen. Recht behalten, das gelang ihm stets vorzüglich. Mädchen, Männer, Menschen, Damen, Weiber, Wille, Trieb, Vernunft, Gattung, Tier, Leiden, Tun. Schopenhauer sortiert erfolgreich. Nicht originell, aber mit Ätze. Nennt das Macho-Bravour-Stückerl Allotria und hat seinen Spaß daran. Die anderen auch. Rainer Maria Rilke griff sich in jungen Jahren den Seelentröster. Manchmal vom Regal der Wand hol ich meinen Schopenhauer. Herr Weinheber Dito reimt Weiber auf Zeitvertreiber, holte tief Luft, wölbte den Brustkorb und... Ihn lieben heißt ein Mann sein und von Adel. Mochte auch die lyrische Schopenhauer-Liebe unter einem Unstern stehen, von Herzen kam sie allemal. Arthurs Freunde. Und... zu Herzen ging er ihnen allen, der Einsame, der Radikale, der Pessimistische, der Atheistische, der Geniale, der Rigorose, der Unbestechliche, arthurische Frauenfreund, der so luzide, ohne falsche Genierlichkeit und zivilisatorische Hemmung. Bullige Wucht, sagte Arno Schmidt. Roh wie der Roheste, sagte Wittgenstein. Sackgrob, sagte Alexander von Villers über Arthur Schopenhauer, der einen neuen Aufguss aus dem alten Sud brüht. Die Welt als Trieb und Gedanke. So liest ihn Christian Morgenstern. Die Welt als Weib und Gedanke. So Sudermann. Kierkegaard und Nietzsche traben mit. Des Esseintes lässt Maximen nicht nur bei La Rochefoucauld, sondern auch bei Maître Schopenhauer arbeiten. Überhaupt hat Hößmanns samt seinem Helden eine Schwäche für die angeborene Dummheit der Frau, wie er seinen deutschen Philosophenfreund zitiert. Wagner und Georg Simmel folgen auf dem Fuß. Herrn Möbius, physiologischer Schwachsinn des Weibes, und Otto Weiningers, logischer Wahnsinn der Frau, Sigmund Freud und Konrad Lorenz, alle segeln vor demselben Wind. Logozentrismus wird heute diese Tradition genannt, die stets weniger Philosophie gewesen ist als Kultur, Mentalität, Anthropologie, Psychologie. Der ganze Mensch soll definiert werden mit Geist und Leib, Vernunft und Gefühl, Seele und Körper. Aber dann wird verrechnet und verteilt, gewertet und zugeschrieben. Und am Ende hat allein der Mann Zugang zum eigentlichen Menschsein der Vernunft, der Ratio und des Intellekts. Die Frau bleibt nur die schlechtere Hälfte. Einsam ragendes Genie solcher Erkenntnis ist Schopenhauer also nicht, wenn er Menschen, Männer und Frauen, apart auseinandersortiert und das Ganze mit Natur begründet. Tut man noch Kind, Tier, Trieb, Intellekt und Geschlecht, Geist und Fleisch, Himmel und Hölle dazu, ist die Denkrinne seit mehr als 2000 Jahren abendländisch zuverlässig ausgebaggert und auch noch mit Gott begründet. Plato, Aristoteles, Thomas von Aquin. Aber Freund Arthur macht aus der langweiligen Geschlechterphilosophie herzhaft saftiges Ressentiment, selbstvergnügte intellektuelle Pflegelei. Aggressive Blütenlese. Ein ganz schlauer war Herr Schopenhauer. Das Publikum wurde irgendwann einmal empfindlicher. Beifälliges Wiehern und genüssliches Zwinkern des Herrenclubs, das ging alles nicht mehr. 1980 stellte Annegret Stopczyk ein Horrorkabinett des abendländischen Geistes zusammen, was Philosophen über Frauen denken. Herausgekommen ist ein erschreckendes Buch mit radikalem Blick, das schnell zu einem Klassiker der Frauenbewegung arrivierte. Von Aristoteles zu Hegel, von Kant zu Thomas von Aquin, von Feuerbach zu Mao Zedong, von Karl Marx über Nietzsche und Otto Weininger zu Ernst Bloch und Max Horkheimer. In der Revue der illustren Namen, die unter der Flagge von Philosophie und Logik ganz handfeste Geschlechterpolitik trieben, die im Namen von Klarheit und Wahrheit, von Aufklärung und Rationalität eifrig die heiligsten abendländischen Vorurteile zur Geschlechtertrennung weiter ausbauten, bekommt Freund Arthur natürlich einen Logenplatz. Was bei Marie-Louise Janssen-Joreit im Kleinen durchexerziert ist, wird hier zum Prinzip gemacht. Lektüre nach Stellen. Schopenhauer ist mit einem einschlägigen Potpourri vertreten, bei dem er noch nicht einmal alle Hämmer landen darf. Aber die Blütenlese über das zweite, das minderwertige Geschlecht, fällt auch so reichlich aus. Unverstand schadet bei Weibern nicht. Er noch könnte überwiegende Geisteskraft oder gar Genie als eine Abnormität ungünstig wirken. Oder? Schon der Anblick der weiblichen Gestalt lehrt, dass das Weib weder zu großen geistigen noch körperlichen Arbeiten bestimmt ist. Es trägt die Schuld des Lebens nicht durch Tun, sondern durch Leiden ab. Durch die Wehen der Geburt, die Sorgfalt für das Kind, die Unterwürfigkeit unter den Mann, dem es eine geduldige und aufheiternde Gefährtin sein soll. Oder? Zuvörderst gehört hierher, dass der Mann von Natur zur Unbeständigkeit in der Liebe, das Weib zur Beständigkeit geneigt ist. Die Liebe des Mannes sinkt merklich von dem Augenblick an, wo sie Befriedigung erhalten hat. Fast jedes andere Weib reizt ihn mehr als das, welches er schon besitzt. Er sehnt sich nach Abwechslung. Die Liebe des Weibes hingegen steigt von eben jenem Augenblick an. Dies ist eine Folge des Zwecks der Natur, welche auf Erhaltung und daher auf möglichst starke Vermehrung der Gattung gerichtet ist. Der Mann nämlich kann bequem über 100 Kinder im Jahr zeugen, wenn ihm ebenso viele Weiber zu Gebote stehen. Das Weib hingegen könnte mit noch so vielen Männern doch nur ein Kind im Jahr zur Welt bringen. Daher sieht er sich stets nach anderen Weibern um, sie hingegen hängt fest dem einen an. Denn die Natur treibt sie, instinktmäßig und ohne Reflexion, sich den Ernährer und Beschützer der künftigen Brut zu erhalten. Demzufolge ist die eheliche Treue dem Mann künstlich, dem Weibe natürlich. Und also Ehebruch des Weibes, wie objektiv wegen der Folgen, so auch subjektiv wegen der Naturwidrigkeit, viel unverzeihlicher als der des Mannes. Ein Absurditätenkabinett. Weil die Zitate nur als Stellen aus dem Zusammenhang gelöst sichtbar werden, bleibt auch die Argumentation selbst undurchschaubar. Die Bonmots können nur monströs und ärgerniserzeugend wirken. Genauso wurde das Buch auch gelesen. Zeitgeistlektüre. Schopenhauer hatte einmal mehr sein Fett weg. Das Vorurteil war bestätigt, der Fall erledigt. Nur der ganze Zusammenhang von Geschlechtertrennung und Philosophie ist viel deprimierender und aktueller als die offensichtliche Absurdität solcher Spitzen des Eisbergs. Ehrenrettung in eigener Sache. Was Philosophen über Frauen denken, das ist kein Einzelfall. Das Buch war und ist typisch für ein neues Schopenhauer-Interesse oder gerade Nicht-Interesse, das sich seit Mitte der 70er Jahre formulierte und das selbst bis zu den Gralshütern der Schopenhauer-Gesellschaft und den Schopenhauer-Editoren drang. Bei der Arbeit an der Diogenes-Werkausgabe des Meisters merkten sie 1977, dass ihnen der Wind schärfer ins Gesicht blies. Angelika Hübscher, Gattin des Schopenhauer-Herausgebers und Co-Editorin, sah sich zu einer Ehrenrettung genötigt. Frauenhasser? Misogyn? Man darf alles über und gegen Schopenhauer sagen und schreiben, klagt sie. Zu Unrecht sei dem wehrlosen großen Toten ein Papperl ums andere aufgeklebt worden. Vor allem das eine, besonders gemeine, vom Weiberfeind par excellence. In Wirklichkeit ist nämlich alles ganz anders, wenn man nur den ganzen Schopenhauer kennt. Den ganzen Schopenhauer? Da nun freilich löst sich das Etikett, das man ihm angeheftet hatte, von selbst ab. Aha, also wird zuerst der arme Bub mit der bösen, gefallsüchtigen Mutter Johanna, der spinnerten Schwester Adele und den diversen Geliebten, die in seiner Biografie herumspringen, mütterlich verteidigt. Der Kleine hat es nicht so bös gemeint. Und außerdem muss mit dem großen Missverständnis aufgeräumt werden. Da, wo Mitleid und Herzensgüte herrschen, gibt es kein zweites Geschlecht mehr. Schopenhauers höchstes menschliches Gut umfasst Mann und Frau in gleichem Maße. Die Frauen haben eine natürliche Gabe für die Herzensgüte. So haben sie eine Urbeziehung zum Kern von Schopenhauers Ethik. Entschädigt das die Frauen nicht ein wenig dafür, dass Schopenhauer andernorts meint, die Vernunft der Weiber sei eine gar knapp bemessene? Urig, kernig. Also gebe Mann, gebe Frau sich zufrieden mit der Verrechnung von weiblichem Mitleid gegen männliche Vernunft. Wie schrieb die Editorin des Meisters? Schopenhauers Äußerungen über Liebe und Ehe, über die Frau schlechthin, führen die Erörterung sachlich unter der Voraussetzung der bleibenden, allgemeinmenschlichen, naturgebundenen Gegebenheiten. Es geht immer um das eine. Und was Schopenhauer alles zu den bleibenden, menschlichen, naturgebundenen Gegebenheiten zählt im Verhältnis der Geschlechter, ist wahrhaft beeindruckend. Unser Freund Arthur hat da ganz zuverlässige Obsessionen. Eine davon ist die mit den Finanzen. Das weibliche Geschlecht verlangt und erwartet vom männlichen alles. Nämlich alles, was es wünscht und braucht. Das männliche verlangt vom weiblichen zunächst und unmittelbar nur eines. Tobender Kampf der Geschlechter also um die edelsten Besitztümer. Cash and Sex, für deren wechselseitige Verrechnung unser Rentier immer schon einen guten Sinn hatte. Aphorismen zur Lebensweisheit eben. Das weibliche Geschlecht steht als ein Ganzes und in geschlossener Reihe dem gesamten männlichen Geschlechte, welches durch das Übergewicht seiner Körper- und Geisteskräfte von Natur im Besitz aller irdischen Güter ist, als dem gemeinschaftlichen Feinde gegenüber, der besiegt und erobert werden muss, um mittels seines Besitzes in den Besitz der irdischen Güter zu gelangen. Damit jeder Einzelne zur Ehe, als welche eine Art von Kapitulation ist, gezwungen und dadurch das ganze weibliche Geschlecht versorgt werde. Wenn das einmal geschafft ist, sinnt der Philosoph zügig weiter, nicht mehr im Rahmen der Aphorismen, sondern diesmal in seiner großen Polemik, der Generalabrechnung über die Weiber. Die Weiber denken in ihrem Herzen, die Bestimmung der Männer sei, Geld zu verdienen. Die ihrige hingegen ist durchzubringen, womöglich schon bei Lebzeiten des Mannes, wenigstens aber nach seinem Tode. Mir scheint, die beste Einrichtung wäre, dass Weiber, sei es als Witwen oder als Töchter, stets nur eine ihnen auf Lebenszeit hypothekarisch gesicherte Rente erbten, nicht aber den Grundbesitz oder das Kapital. Wenigstens sollten Weiber niemals über ererbtes eigentliches Vermögen, also Kapitalien, Häuser und Landgüter, freie Disposition haben. Sonderbar. Der ruinierte junge Mann, der zu Sanierungszwecken Tochter aus reichem Haus ehelicht, oder der bankrotte Familienvater, das kommt in diesem Kalkül nie vor. Stattdessen obsessiv immer dasselbe Muster, immer im Kreis herum. Frau hat kein Geld, heiratet Mann mit Geld, erschleicht von ihm Geld, verschwendet Geld sinnlos, Tochter hat wieder kein Geld, muss Mann mit Geld suchen, ad infinitum. Das Muster, aus dem Schopenhauer Zeit seines Lebens nicht herauskommt, ist nicht nur das Kultur- und Traditionsmuster seiner Zeit und das Muster seines philosophischen Systems. Es ist auch das Lebensmuster seiner Biografie, das ihm zum Zwangsmuster seines Denkens wird. Der reiche Vater, alt, krank, schwermütig und alleingelassen, stirbt. Die junge Mutter, Johanna, lebenslustige Witwe, gesellschaftlich ambitioniert, Schriftstellerin, führt ihre eigenen Salons und vergeudet ihr gesamtes Vermögen. Der Sohn Arthur überwirft sich mit ihr wegen ihrer Liebschaften, zieht seinen persönlichen Vermögensanteil für sich heraus und kann von der Rendite gesichert als Philosophiedozent leben. Die Schwester Adele, hässlich, nie begehrt, der dominanten Mutter ausgeliefert, schreibt Gedichte und fertigt Scherenschnitte, wird eine unglückliche alte Jungfer, krank, allein, fast mittellos nach dem Tod der Mutter. Familiengefängnis. Tagebuch einer Einsamen, so heißt der triste Roman ihres Lebens, der auch den Familienblick der Schwester auf den fernen, älteren, berühmten Bruder freigibt, den ewigen Blick der unverheirateten, zu Hause gefangenen Tochter auf den Sohn, der eine Ausbildung erhält und aus der Familie in die Welt gehen kann. Dieselbe Obsession bei Adele wie beim Bruder um das Geld, um das einmal vorhandene, jetzt verschwundene Vermögen. Und noch im letzten Brief an ihn, 5 Tage vor ihrem Tod. Das einzige Thema und die einzige Angst. Lieber Arthur, die Verfügungen, die du Gottlob genau kennst, werden dir von meinem Vermögen leider nicht so viel zurücklassen als wünschenswert. Dieses aber steht sicher, wird in bestimmten Raten bis zu jedesmaliger Abzahlung gut verzinst. Es bleiben mir noch unbedeutend an Wert zur Verfügung eine kleine Damenbibliothek, 4 Porträts in Öl, die Miniaturen, die Mutter gemalt hat, etwas wertloser Modeschmuck und einzelne Mobiliarstücke und alte Kupferstiche, die mir niemand hat abkaufen wollen. Erlaube mir, dass auf den Fall meines plötzlichen Todes meine Freundin Sibylle Mertens diese dir unnützen Dinge nach meinem ihr bekannten Willen unter meine Jugendfreunde verteilt. Du würdest sehr wenig durch den Verkauf zu deiner Gunst gewinnen. Und der Bruder antwortet der Freundin, die seine Schwester im Sterben pflegte, 2 Wochen nach ihrem Tod. Geehrte Frau Mertens, nachdem ich jetzt das sehr einfache Testament meiner Schwester gesehen habe, nehme ich keinen Anstand, es anzuerkennen, sodass ihrer Verteilung des sonstigen Nachlasses an die Freundinnen derselben von meiner Seite nichts entgegensteht. Den im Testament erwähnten Schuldschein bitte ich mir zu übersenden. Es ist meine Absicht, Ihnen das Kapital zu kündigen, welches, wie es scheint, nur in langen Raten zurückgezahlt wird. Haben Sie die Güte, mir anzuzeigen, auf welchem Wege ich die Zinsen und Raten zu erheben haben werde? Das Testament schicke ich Ihnen beifolgend zurück, da ich eine Abschrift davon erhalte, deren Kosten und welche etwa sonst noch mich treffen. Sie wohl die Güte haben werden, mir von den nächsten Zinsen abzuziehen. Panoptikum. Ein ganz schlauer war Herr Schopenhauer. Das ist der Zerspiegel der Frauen, aus denen er seine Philosophie der Frau macht. Mitleid und Verachtung für die alte Jungfer, Adele. Schäumender Hass gegen die Dame, die europäische Dame, die Mutter. Die eigentliche europäische Dame ist ein Wesen, welches gar nicht existieren sollte. Sondern Hausfrauen sollte es geben und Mädchen, die es zu werden hoffen. Und daher nicht zur Arroganz, sondern zur Häuslichkeit und Unterwürfigkeit erzogen werden. Aber Schopenhauer hat die endgültige Lösung längst in der Tasche. Polygamie. Während bei den polygamischen Völkern jedes Weib Versorgung findet, ist bei den monogamischen die Zahl der verehelichten Frauen beschränkt. Und bleibt eine Unzahl stützeloser Weiber übrig, die in den höheren Klassen als unnütze alte Jungfern vegetieren, in den unteren aber unangemessen schwerer Arbeit obliegen oder auch Freudenmädchen werden, die ein so freuden- wie ehrloses Leben führen. Unter solchen Umständen aber zur Befriedigung des männlichen Geschlechts notwendig werden. Für das weibliche Geschlecht als ein Ganzes betrachtet, ist demnach die Polygamie eine wirkliche Wohltat. Aber natürlich auch und vor allem für den Mann. Polygamie-Visionen wie diese liefern weitere beliebte Stellen für die feministische Lektüre. Für Hortense von Heppes Panoptikum der bundesrepublikanischen Familie aus Mutz und Friedhelmen muss der dumme Arthur nur noch Stichwortgeber spielen, wird im Übrigen als bekannt vorausgesetzt. Und nach dem obligaten Zitat geht's ab in die Gegenwart. Da folglich jeder Mann viele Weiber braucht, ist nichts gerechter, als dass ihm freistehe, ja obliege, für viele Weiber zu sorgen. Dadurch wird das Weib auf ihren richtigen und natürlichen Standpunkt als subordiniertes Wesen zurückgeführt. Und die Dame, dieses Monstrum europäischer Zivilisation und christlich-germanischer Dummheit mit ihren lächerlichen Ansprüchen auf Respekt und Verehrung, kommt aus der Welt. Und es gibt nur noch Weiber. Ehrenrettung mit schlechtem Gewissen. Auch die Herren können ihren Schopenhauer nicht mehr unangekränkelt lesen. Seine Liebhaber fühlen sich unter frauenbewegtem Druck und arbeiten heftig an Entschuldigungen, Abschwächungen und Rechtfertigungen. Ob das 1978 Jürgen Lodemann mit Schopenhauer im Fegefeuer oder unverändert 1984 Hans Wollschläger ist mit Herr Dr. Schopenhauer, wie denken Sie über die Frauen? Historische Plaudereien unter Gentlemen mit schlechtem Gewissen, die doch gern auf den fahrenden Zug springen möchten. Mit höchst subversiven Zitatmontagen wird Arthur nun die Erkenntnis aus den Rippen geschnitten, dass erstens alles eigentlich nur Allotria war, zweitens Schopilein eigentlich der wahre Frauenfreund ist, oder? Und drittens er uns eigentlich nur mal so richtig aufklären wollte. Wollschläger lässt mit einem offenen Ende alles im Ungewissen wabern. Ist er nun eigentlich ein Frauenfeind, ein Frauenkenner, gar ein Frauenfreund? Er verschwindet mit einem Gesicht, in dem alle Möglichkeiten offen bleiben. Und so bleibt mir nichts übrig, als mich davon zu machen und die Möglichkeiten ebenfalls offen zu lassen, bis die Wahrheit einmal an den Tag kommt. Wahrheit? Wie wär's mit dieser? Als die Natur das Menschengeschlecht in zwei Hälften spaltete, hat sie den Schnitt nicht gerade durch die Mitte geführt. Wer kann da noch... Das Weib als das volle Äquivalent des Mannes betrachten, was es in keiner Hinsicht ist. Arthur Schopenhauer verkauft einen Typ für das Typische. Er gibt einen Frauentypus seiner Zeit als die typische Frau an sich aus. Eine mögliche historische Figur, die bürgerliche Ehefrau des 19. Jahrhunderts, macht er zur ewigen und absoluten Natur des Weibes, die für alle Zeiten Gültigkeit haben soll, und nennt das Ganze dann Metaphysik der Geschlechtsliebe. Nun hat er also das Weltgebäude sorgsam vermessen, hat das Terrain männlich und weiblich sortiert, geteilt, besetzt, verbaut. Worauf der Landvermesser Arthur heute bauen soll? Dass die Weiber mehr Mitleid und daher mehr Menschenliebe und Teilnahme an Unglücklichen zeigen als die Männer. Die barmherzigen Schwestern übertreffen die barmherzigen Brüder. Teurer Freund, Sie werden Ihre barmherzigen Brüder brauchen. Die Schwestern sind unbarmherzig geworden. NDR 3. Sie hörten Weiberphilosophie oder Ein ganz Schlauer war Herr Schopenhauer von Friederike Hassauer. Die Sprecher waren Klaus Nägelen, Gerhild Schüdekopf, Hannes Schlunk und Hans Page. Regie Klaus Stieringer.